sich mit zerbrochen, hat sich mit den Schiff zerrissen, tanz und heile Sacken. Tanz, tanz entgegen mir, und ich entgegen dir. Jede ist nehm den Mädchen, mein Echel nehm den Schnier. Zerbrochen ist der Lachschentopf, verbrennt in der Hitte. Tanzen die Macht eines, das dick alle in der Mäht. Tanz, tanz entgegen mir, und ich entgegen dir. Jede ist nehm den Mädchen, mein Echel nehm den Schnier. Karsa, die ganze Mischbuche, tanzen auf der Kassene in Masel in dem Bruche. Tanz, tanz entgegen mir, und ich entgegen dir. Jede ist nehm den Mädchen, wenn ich nehm den Schnier. Hat sich mit die 17 Sitten, hat sich mit zerbrochen, hat sich mit die Schicht zerrissen, tanz und heile Sachen. Tanz, tanz entgegen mir, und ich entgegen dir. Die ist nem de Mädchen, und ich nehm de Schnier.